Erster Ich, Nebukadnezar, lebte ohne Sorgen in meinem Haus. Ich war glücklich in meinem Palast. Zweiter Ich hatte einen Traum. Dieser Traum machte mir große Angst. Meine Gedanken im Bett erschreckten mich sehr. Dritter Ich gab einen Befehl. Alle klugen Männer aus Babel sollten zu mir kommen. Sie sollten mir den Traum erklären. Vierter Die Zauberer und Sterndeuter kamen zu mir. Ich erzählte ihnen den Traum. Aber sie konnten ihn nicht erklären. Fünfter Am Ende kam Daniel zu mir. Sein Name ist auch Belsasar. Der Geist Gottes ist in ihm. Ich erzählte ihm den Traum. Sechster Ich sagte, Belsasar, du bist der Chef der Zauberer. Ich weiß, dass Gottes Geist in dir ist. Kein Geheimnis ist zu schwer für dich. Erkläre mir meinen Traum. Siebter Das sah ich in meinem Bett, da war ein sehr hoher Baum mitten auf der Erde. Achter Der Baum wurde groß und stark. Seine Spitze berührte den Himmel. Man konnte ihn von überall auf der Welt sehen. Neunter Er hatte schöne Blätter und viele Früchte. Es gab Essen für alle. Tiere ruhten in seinem Schatten. Vögel wohnten in seinen Ästen. Zehnter Dann sah ich einen heiligen Wächter. Er kam vom Himmel herab. Elfter Er rief laut, fällt den Baum. Schlagt seine Äste ab. Reißt die Blätter ab und verteilt die Früchte. Die Tiere und Vögel sollen weglaufen. Zwölfter Aber lasst den Stumpf mit den Wurzeln in der Erde. Bindet ihn mit Eisen und Bronze fest. Er soll im nassen Gras liegen. Er soll wie die Tiere draußen leben. Dreizehnter Er soll kein Herz wie ein Mensch mehr haben. Er bekommt ein Herz wie ein Tier. Das dauert 7 Zeiten lang. Vierzehnter Die Wächter haben das so entschieden. Alle Menschen sollen wissen, Gott hat die Macht über alle Könige. Er gibt die Macht, wem er will. Fünfzehnter Das war mein Traum. Belsasar, sag mir jetzt die Bedeutung. Die anderen klugen Männer konnten es nicht. Aber du kannst es. Sechzehnter Daniel war zuerst sehr erschrocken. Seine Gedanken machten ihm Angst. Der König sagte, hab keine Angst vor dem Traum. Daniel antwortete, der Traum soll für deine Feinde sein. Siebzehnter Du hast einen großen, starken Baum gesehen. Seine Spitze berührte den Himmel. Er war auf der ganzen Welt zu sehen. Achtzehnter Er hatte schöne Blätter und viel Essen. Tiere und Vögel lebten bei ihm. Neunzehnter Dieser Baum bist du, o König. Du bist groß und mächtig geworden. Deine Macht reicht bis an das Ende der Welt. Zwanzigster Du sahst einen Wächter vom Himmel kommen. Er wollte den Baum fällen. Nur der Stumpf sollte in der Erde bleiben. Er sollte bei den Tieren im Gras leben. 21. Das ist die Bedeutung, mein König. Gott hat es so über dich entschieden. 22. Mann wird dich von den Menschen wegjagen. Du wirst bei den wilden Tieren wohnen. Du wirst Gras essen wie die Ochsen. Das dauert 7 Zeiten lang. Dann wirst du erkennen, Gott ist der Herr über alle Könige. 23. Der Stumpf bleibt in der Erde. Das bedeutet, du bekommst dein Reich zurück. Aber zuerst musst du Gottes Macht anerkennen. 24. Darum, König, höre auf meinen Rat. Sei gut zu den Armen und höre auf zu sündigen. Vielleicht hast du dann wieder Frieden. 25. Alles das passierte mit König Nebukadnezar. 26. 12 Monate später ging der König auf seinem Palast in Babel spazieren. 27. Er sagte, das ist das große Babel. Ich habe es mit meiner Kraft gebaut. Es zeigt meine Herrlichkeit. 28. Der König sprach noch, da kam eine Stimme vom Himmel. Die Stimme sagte, König Nebukadnezar, deine Macht ist weg. 29. Mann jagt dich von den Menschen weg. Du wirst bei den Tieren wohnen und Gras essen. Das dauert 7 Zeiten lang. Dann wirst du Gottes Macht erkennen. 30. Sofort passierte es. Nebukadnezar wurde weggejagt. Er aß Gras wie ein Ochse. Sein Körper wurde nass vom Tau. Seine Haare wurden lang wie Federn. Seine Nägel wurden wie Krallen. 31. Nach dieser Zeit sah ich, Nebukadnezar, zum Himmel. Mein Verstand kam zurück. Ich dankte Gott und lobte ihn. Er lebt ewig und seine Macht endet nie. 32. Alle Menschen auf der Erde sind nichts gegen ihn. Er macht, was er will, im Himmel und auf Erden. Niemand kann ihn stoppen oder ihn fragen, was machst du da? 33. In diesem Moment wurde ich wieder gesund. Ich bekam meine Ehre und mein Reich zurück. Meine Berater suchten mich. Ich wurde noch mächtiger als vorher. 34. Jetzt lobe und ehre ich den König im Himmel. Alles, was er tut, ist richtig und gut. Er kann stolze Menschen klein machen.